Erster, ich bekam einen Stab. Eine Stimme sagte, steh auf und miss den Tempel Gottes. Miss auch den Altar und die Menschen, die dort beten. Zweiter, aber miss den äußeren Hof des Tempels nicht. Er wurde den anderen Völkern gegeben. Sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zerstören. Dritter, ich werde meinen zwei Zeugen die Kraft geben. Sie werden 1260 Tage lang prophezeien. Sie werden einfache Kleider tragen. Vierter, diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Lampenständer. Sie stehen vor dem Herrn der ganzen Erde. Fünfter, wenn jemand ihnen schaden will, kommt Feuer aus ihrem Mund. Das Feuer tötet ihre Feinde. Jeder, der ihnen schaden will, wird so sterben. Sechster, sie haben die Macht, den Himmel zu schließen. Dann regnet es nicht, solange sie prophezeien. Sie können Wasser in Blut verwandeln. Sie können das Land mit vielen schlimmen Dingen schlagen, so oft sie wollen. Siebter, wenn sie ihre Botschaft gesagt haben, wird ein Tier aus einem tiefen Loch kommen. Es wird gegen sie kämpfen. Das Tier wird sie besiegen und töten. Achter, ihre Leichen werden auf der Straße der großen Stadt liegen. Diese Stadt heißt auch Sodom und Ägypten. Dort wurde auch ihr Herr gekreuzigt. Neunte, Menschen aus allen Völkern und Ländern werden ihre Leichen 3,5 Tage lang sehen. Sie werden nicht erlauben, dass man ihre Leichen begräbt. Zehnter, die Menschen auf der Erde freuen sich sehr über ihren Tod. Sie sind fröhlich und schicken sich gegenseitig Geschenke. Denn diese zwei Propheten haben den Menschen auf der Erde viel Leid gebracht. Elfter, nach 3,5 Tagen kam Gottes Lebensgeist in sie. Sie standen wieder auf. Die Menschen, die das sahen, bekamen große Angst. Zwölfter, sie hörten eine laute Stimme vom Himmel. Sie sagte zu ihnen, kommt herauf. Dann stiegen sie in einer Wolke zum Himmel auf. Ihre Feinde sahen ihnen dabei zu. Dreizehnter, in derselben Stunde gab es ein großes Erdbeben. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein. 7000 Menschen starben bei dem Erdbeben. Die anderen bekamen Angst. Sie lobten Gott im Himmel. 14. Das zweite Unglück ist vorbei. Siehe, das dritte Unglück wird bald kommen. 15. Der siebte Engel blies die Trompete. Dann gab es laute Rufe im Himmel, die Herrschaft über die Welt gehört jetzt unserem Herrn und seinem Christus. Er wird für immer herrschen. 16. Die 24 Ältesten saßen vor Gott auf ihren Thronen. Sie fielen auf ihr Gesicht und beteten Gott an. 17. Sie sagten, wir danken dir, Herr, Gott, der über alles herrscht. Du bist und du warst. Du hast deine große Macht genommen und herrschst jetzt. 18. Die Völker waren wütend. Dann kam dein Zorn. Es ist die Zeit, dass du die Toten richtest. Du wirst deine Diener belohnen, die Propheten, die Heiligen und alle, die deinen Namen ehren, kleine und große. Du wirst die zerstören, die die Erde zerstören. 19. Der Tempel Gottes im Himmel öffnete sich. Die Truhe mit Gottes Versprechen erschien in seinem Tempel. Es gab Blitze, laute Stimmen, Donner, ein Erdbeben und großen Hagel.